So, meine Freunde, folgendermaßen stellt sich die Sache dar. Viele von euch haben sicherlich dieses abscheuliche Video von diesem hässlichen Rucksackjungen gesehen, ja. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und mir meine kostbare Zeit genommen, um da auch mal ein Wörtchen mitzureden, ja. Wieder natürlich nur Real Talk vom Boss, ja. Und übrigens, der Lars hat Joghurt in seinem Rucksack, ja. Also aufgepasst, denn schon mal kurzen Kontakt kann ihm die Suppe da eiskalt den Rücken runterlaufen, meine Freunde. Ja, in diesem Sinne wünsche ich viel Spaß. Euer Boss. So, meine Freunde, ja? Ja, Lars, pass schön auf, ja? Okay. Ey, guck, der Überkieler Boss, der im Straßenbusiness ticken. Diesen Lars Unlimited jetzt paar Magentritte gibt. So wie Haken ins Gesicht und meine harte Linke trifft. Ein Schlag mit meiner Fist und deine Nasenmitte bricht. Ey, ich bin der Boss, der dich mit Lederriemen schlägt. Du siehst aus wie Magersüchtiger auf Kreatindiät und ein bisschen wie Smaxer. Auf einmal macht dieser Bürger Lars Dietrich so ein bisschen auf Rapper und erzählt mir irgendwas vom One-on-One-Battle-Ding. Ey, ich mach dir den Vorschlag mit nem One-on-One-Match im Ring. Freestyle MC, ich bin Gangster und der Mac, du bist ein BIMP. Nur am Ende mit nem F. Ich zerlege dich per Axt, denn dein Gerede ist nur Quatsch. Lass das, nehmen wir dir nicht ab wie ein Zehner, schlechtes Hasch. Der Racker, der ein Gütersloh geboren ist. Mach ihn nicht auf Falk, nur weil du grün hinter den Ohren bist. Wer ist dieser Lars? Ich zerficke diesen Hund. Glaub mir, eines Tages wachst du auf mit Pümmel in deinem Mund. Lieber Lars, du hast in dem Game nichts zu suchen. Geh lieber auf den Strich mit so'm Face einer Hure. Wer ist dieser Lars? Ich zerficke diesen Hund. Glaub mir, eines Tages wachst du auf mit Pümmel in deinem Mund. Lieber Lars, du hast in dem Game nichts zu suchen. Geh lieber auf den Strich mit so'm Face einer Hure. Okay, aufgepasst, meine Freunde. Yeah, folgendermaßen stellt sich die Sache dar. Mois, ich hab 2 Jahre gerappt, bekam das Land auf meine Seite. Du rappst ein ganzes Jahrzehnt und ich fand man einfach scheiße. Da fordert mich das kleinste Küken im Nest. Lars, du bist nur ein Lauch wie dieses Gemüsegewächs. Und wie setzte deine Mutter bloß ein Trottelkind ins Leben, das so hässlich war und seit Geburt an Sonnenbrillen trägt? Du hast nach der Forderung sofort in dein Bett gemacht. Ich glaube, deine Mutter hat dem Storch in sein Nest gekackt. Jetzt macht der Lars gezielt auf Karriere, aber dass daraus nichts wird, ist naheliegend wie Ehepartner. Und ich baller mit der Glocke auf dich drauf. Nimm anstatt meinen Namen lieber mal mein Cock in dein Maul. Und soeben wurde Rapperkill diagnostiziert und niemand interessiert's, dass du nie wieder wiederkommen wirst. Halt dein Maul und sprech mit der Hand. Du kommst wie Afrikaner, nur schleppen voran. Wer ist dieser Lars? Zerficke diesen Hund. Glaub mir, eines Tages wachst du auf mit Pümmel in deinem Mund. Lieber Lars, du hast in dem Game nichts zu suchen. Geh lieber auf den Strich mit so'm Face einer Hure. Wer ist dieser Lars? Zerficke diesen Hund. Glaub mir, eines Tages wachst du auf mit Pümmel in deinem Mund. Lieber Lars, du hast in dem Game nichts zu suchen. Geh lieber auf den Strich mit so'm Face einer Hure. So, mein lieber Lars, ja, wie gesagt, du bist mir keine Laien wert und in diesem Sinne hat dir mein Vertreter mal kurz einen kleinen Track gemacht. Viel Spaß damit. Und ja, was deine Freestyle-Battle-Herausforderung angeht, können wir gerne machen. Der Verlierer gibt seine Rap-Karriere auf, gerne, aber dazu musst du dir erstmal eine Rap-Karriere aufbauen. Du hast es in den letzten 15 Jahren nicht geschafft und in diesem Sinne kannst du ja noch ein bisschen weiter üben mit Freestyle-mäßig in der Kuschelecke vielleicht mit deinen Kids. Ja, im Kindergarten, übst du einfach nochmal weiter. Vielleicht klappt das irgendwann mit der Rap-Karriere. Wenn du dir eine Rap-Karriere aufgebaut hast, mein Freund, dann machen wir dieses Battle, das garantiere ich dir. So, also, mach's gut, mein Freund. Und dann alle meine anderen Freunde da draußen, vergesst nicht, die Xmas Edition kommt. Hood Tape Volume 1 Xmas Edition, bald im Selfmade-Shop, jetzt vorbestellen. Und in diesem Sinne, Freunde, macht's gut, euer Boss.